Und am Beginn dem Prometheus-Trio mit dem Blick vom Turm, einem Stück von Uwe Strübing. Blick vom Turm mit Uwe Strübings Trio für Flöte, Viola und Klavier startete das Prometheus-Trio in das heutige Concerto Bavarese. Eine etwas größere Besetzung verlangen die Wandlungen von Heinrich Hartl, die im Anschluss Toshiyuki Shimada leitet, am Pult des Mährischen Philharmonischen Orchesters. Thank you. Thank you. Toshiyuki Shimada leitete beim Mährischen Philharmonischen Orchester die Wandlungen des in Nürnberg lebenden Komponisten Heinrich Hartl. Ihn und seine Musik kennen vor allem die Coburger, aber auch über Bayern hinaus ist Gerhard Deutschmann natürlich ein Begriff. Ein Concertino für Klavier zu vier Händen steht hier auf dem Programm mit Hans-Dieter Bauer und Siegfried Schubert Weber. Thank you. Hans-Dieter Bauer und Siegfried Schubert Weber waren als Duo am Klavier für das Concertino, also ein kleines Konzert für Klavier zu vier Händen von Gerhard Deutschmann. 8 Musiken für 9 Streicher. Diese Rechnung macht das Ensemble Il Capriccio auf beim nächsten Stück von Cornelius Hummel. Thank you. Thank you. 8 Musiken für 9 Streicher gab es beim Ensemble Capriccio in diesem Stück von Cornelius Hummel. Sie hören gerade das Concerto Bavarese auf Bayern 2, Interpreten der nächsten kurzen Musik von Klaus-Hinrich Stamer mit dem Titel Phrenos sind Franz Brixius und Achill Stein. Franz Brixius und Achill Stein mit Phrenos von Klaus-Hinrich Stamer. Rainer Brunn wurde 1960 in Bamberg geboren. Bereits mit 6 Jahren erhielt er seinen ersten Musikunterricht. Mit 17 begann er zunächst autodidaktisch das Gitarrespiel und beschäftigte sich vornehmlich mit Fingerstyle, Ragtime und Blues. Mit 22 Jahren nahm er Unterricht in klassischer Gitarre und studierte am Konservatorium in Nürnberg. Nach seinem Studium widmete sich Rainer Brunn zunehmend dem Komponieren und veröffentlichte zahlreiche Stücke. Wir hören von ihm Selanra. Musik Das Duo Stringendo mit Celan Ra von Rainer Brunn. Wir wechseln von der Gitarre zur Violine und Klavier. Beide Instrumente stehen im Mittelpunkt bei der folgenden Sonate von Eberhard Klemmstein. Thank you. Musik von Eberhard Klemmstein im Concerto Bavarese. Das war eine Sonate für Violine und Klavier. Jan Kapp begleitete die Geigerin Silvia Reichert. Bevor wir die Sendung enden mit Kammermusik für Oboe, ein Intermezzo, besser gesagt ein Konzert für Schlagzeug mit Orchester bei Dmitri Nedeljew und den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt, gibt es ein Stück von Siegfried Fink.

Thank you. Siegfried Fink schrieb dieses Konzert für Percussion und Orchester, das bei den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt auf dem Programm stand. Ihr Solist war Dimitri Nedeljew. Mit der letzten Aufnahme im Concerto Bavarese geht es weit zurück in die 70er Jahre, 1977 in Nürnberg, spielten Gay Hardy, Wolf-Dieter Vollmann und Leopold Schindler im Studio Franken dieses Trio von Hans Sternberg. Thank you. Thank you. Das Concerto Bavarese auf Bayern 2, zuletzt mit Musik von Hans Sternberg. Das war sein Trio für Oboe, Violine und Klavier. Gespielt haben Gay Hardy, Wolf-Dieter Vollmann und Leopold Schindler.